ähnliche Lähmung versetzt werden, verbunden mit dem Gefühl von Angst und Hilflosigkeit. I'm Fuck you up. I'll be your noise. This shit will fuck you up. Fuck you up. Dann schlägt Gott die Augen nieder, Tränen. zur Dunkelheit sind wir verdammt. Yeah. Und zwar ab jetzt. Thank you. He's got a gang that's far too strong. I say, kissing, smell cheap perfume, and babe.